Die Klasse 3C 2009-2010 der Grundschule Südwest präsentiert dir das Hörspiel Das fantastische Abenteuer. Viel Spaß! Schreib bitte die Hausaufgaben auf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Stühle hochstellen. Leute, ich habe in den Nachrichten gehört, dass es ein Erdbeben gibt. Echt? Heute Mittag. Hoffentlich trifft es uns nicht. Ich habe nämlich richtige Angst vor Erdbeben. Ich auch. Also, und wo? Auf der Straße. Dann gehe ich lieber zum Bürgersteig. Also, wenn es auf der Straße ist, würde ich da nicht entlang gehen. Was machen wir heute im Hort? Wie wär's mit Tischkicker? Ja! Das wäre toll. Ich mach die Tür auf. Gehen wir zusammen nach Hause? Okay. Okay. Ja. Okay, na gut, dann ist ja alles klar. Was hast du heute vor, Daniel? Ich spiele PlayStation 3. Wollen wir zusammen spielen? Ja, wäre möglich. Dann sehen wir uns ja morgen. Es ist soweit. Gehen wir denn zusammen nach Hause? Ja, lass uns nach Hause gehen. Komm, wir nehmen die Abkürzung durch die Steinschlucht. Aber der Erdbeben kommt doch, vielleicht stürzen wir dann ein. Ach komm schon, sei kein Angsthase. Okay. Spielen wir das nächste Mal im Hort schon wieder Tischkicker? Ja, das wäre toll. Ja, ja. Gehen wir zusammen nach Hause? Ja, okay, das wird toll. Ja. Okay, war cool. Gehen wir heute wieder mal zusammen Eis essen? Heute ist es doch eh so heiß. Ja. Ja, das wäre doch super. Ich guck mal nach, ob ich so viel Geld hab. Mist, ich hab keins dabei. Ich lade dich einfach ein. Wow, super, diese Einladung nehme ich an. Ich bin auch dabei. Komm, wir gehen dann zusammen zum Rathaus in die Eisdiele. Ja, das wäre auch schon cool. Tolle Idee. Okay. Ah, der Boden reißt auf. Abel, du hattest recht. Heute kommt ein Erdbeben. Wir müssen zusammenhalten. Wir fallen. Ich bin aber leicht gefallen. Wo sind wir gelandet? Wo sind wir jetzt? Hier in der Luft ist so viel Sternstaub. Es riecht hier ja nach Zitronenbonbons und Karamell. Der Himmel ist ja silber und blau. Und er ist sogar Gold. Und er hat Regenbogenfarben. Die Bäume haben ja Schmuck. Das sind ja Diamant- und Goldketten. Geldbäume, ich glaube, ich träume. Schaut mal, da ist ein Zauberwesen. Und sie hat kleine, schöne Flügel. Sie hat ihr langes, weißes Kleid und blonde Haare. Du hast dich in einen Bullen mit Flügel verwandelt. Muku und Jiggy. Abel, du verwandelst dich ja zu einem fleischfressenden Affe. Lecker! McBride, du wirst eine kleine Maus. Ja, Eugene, du bist ja eine Schlange. Was sagst du? Marlene, du bist ja ein gelber Teufel. Was habe ich denn auf den Kopf? Da ist doch irgendwas. Muh, dir wachsen Teufelshörner an deinem Kopf. Muh, muh. Lass uns runter vom Baum gehen und nach Hilfe fragen. Muh, ich werd runter. Muh, fliegen. Muh, kuh. Ich hangel mich runter. Ich schlänge mich runter. Wer bist du denn? Ich bin Angel, der Engel der Zauberwelt. Kannst du uns sagen, wo wir gelandet sind? Ihr seid in der Zauberwelt. Das ist ein geheimnisvoller Ort. Wie kommen wir hier raus? Kannst du uns helfen? Eigentlich gibt es keine Möglichkeit, aus der Zauberwelt rauszukommen. Aber lasst mich mal überlegen. Ah, es gibt einen Fußball-Hockey-Wettbewerb. Wenn ihr gegen FC Geistertal gewinnt, kommt ihr aus der Zauberwelt raus. Wie kommen wir denn zum Fußballstadion? Ihr müsst als erstes den Schokoladenberg überqueren. Dann läuft ihr am riesigen Vanillewaffeln vorbei und dann durch den Tunnel der Brathek, durch das Wackelpuddingtal und zum Schluss über den Regenbogenfluss. Und dann seht ihr das goldene Stadion, das FC Geistertal. Aber ihr müsst eure Welt wiederfinden, bevor dein Röschen aus dem Schlaf erwacht. Wann steht sie Mu auf? Mu! Wenn die drei silbernen Monde nebeneinander stehen. Dann lass uns losgehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Endlich haben wir es geschafft. Da ist das goldene Stadion von SC Geistertals. Meine lieben Damen und Herren hier im Stadion und die Zuschauer vor den Fernsehern. Wir berichten live aus Stadion FC Geistertal. Heute treten an der FC Geistertal, der amtierende Champion, gegen die fünf Auserwählten aus der realen Welt. In diesem Endspiel geht es um sehr viel. Die fünf Auserwählten haben die Chance, zurück in ihre Welt zu gelangen. Aber sie müssen siegen. Das Live-Fußball-Hockeyspiel wird angepfiffen. Vom Schiri Sascha. Wir müssen uns eine gute Taktik überlegen. Marc, du spielst im Tor. Marlene, du spielst rechts Abwehr. Daniel und du spielst Sturm. Eugene, du spielst Mittelfeld Mitte. Ich bin dein linke Abwehr. Wir machen euch fertig. Wir werden euch schlagen. Wir machen euch platt. Und da ertönt der Anpfiff. FC Geistertal im Ballbesitz. Sie bewegen den Ball vorwärts. Die erste Halbzeit ist erstmal Hockeyspiel. Sonic am Ball. Ich mach den Ball rein. Und jetzt mit voller Wucht zieht Sonic ab. Der fliegende Bulle Daniel fängt den Ball souverän. Ich hab den Ball gefangen, juhu! Hier Daniel, ich steh frei! Hier hast du den Ball. Der gelbe Teufel am Ball. Hier Marlene, spiel mir den Ball zu, ich bin frei. Der gelbe Teufel Marlene schießt quer zur Schlange Eugene. Ich hab ihn! Die einsame Maus steht alleine im Strafraum. Die Schlange braucht nur noch zuzuspielen. Die kleine Maus kriegt den Ball und schießt ab. Ich dresch das Ding rein. König Buhu, der Torwart, macht sich lang. Er hat ihn gefangen. König Buhu wirft den Ball übers Mittelfeld zu Peach. Pass, Peach, ich bin frei. Peach spielt einen scharfen Pass zu Amy. Amy bewegt sich durch zwei, drei Spieler und sie dribbelt den Ball. Sie steht jetzt vor dem Torwart. Jetzt zieht sie den Schläger mit voller Wucht durch. Ich befördere den Ball in den linken Winkel. Und er ist drin! Ja! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Super, Amy, wir führen. Weiter so. FC Geistertal? Eins! Die fünf Auserwählten? Null! Und da ertönt der Halbzeitpfiff. Schiri Sascha hat gerade die Halbzeit ausgerufen. Wir müssen aufholen. Sonst kommen wir hier nie raus und das wird ein schlimmes Ende. Wir müssen Teamgeist sein. Die zweite Halbzeit wird gerade angepfiffen. Diesmal geht's ums Fußballspiel. Die fünf Auserwählten im Ballbesitz. Die Schlange Eugene schlängelt den Ball durch die Abwehrreihen. Hey Eugene, spiel mir den Ball. Der ist schon frei. Hier hast du ihn. Die Schlange Eugene spielt den Ball zur einsamen Maus Mark Bwein. Diesmal kriege ich ihn rein. Die kleine Maus zieht ab. Nein! Der Ball war drinne. FC Geistertal? Eins! Die fünf Auserwählten? Eins! Der Ausgleich ist geschaffen. Da ist der Abpfiff. Die 90 Minuten sind rum. Laut den Fantasieweltregeln kommt es jetzt zum Elfmeterschießen. Für den FC Geistertal tritt an Sonic. Den knall ich rein. Er zieht ab und trifft ihn. 2:1 für den FC Geistertal. Der nächste Schütze für die fünf Auserwählten. Der fleischfressende Affe Abel. Er schießt und trifft. Das ist das 2:2. Nächster Schütze, Bowser. Der Torwart kassiert das 3:2. Nächste Schützin, Schlange Eugene. Ich schlag ihn rein. Mit einer schwungvollen Bewegung trischt sie ihn rein. Es steht 3:3. Peach tritt für den FC Geistertal als vierte Schützin an. Mit voller Wucht rechts unten. Der fliegende Bulle hat ihn nicht gehalten. Es steht 4:3. Es bleibt spannend. Man hört das Knistern im Stadion. Für die fünf Auserwählten tritt an der gelbe Teufel. Ich muss ihn reinbekommen. Sie zieht ab. Und er ist drin. 4:4. Als letzte tritt für den FC Geistertal Amy an. Die fünf Auserwählten werden ihre Heimat nie wieder erreichen. Dafür werde ich sorgen. Ich schlag den Ball mit den Flügeln vom Tor weg. Amy schießt mit voller Wucht den Ball ab. Der fliegende Bulle Daniel fährt seinen rechten Flügel aus. Der fliegende Bulle Daniel hat ihn gehalten. Und jetzt tritt er noch als letzter Schütze selber an. Sein Schuss bedeutet Sieg oder Niederlage. Die Rückkehr in die alte Welt oder Verdammnis. Daniel betritt den Elfmeterpunkt. Er bereitet sich vor. Dieser Schuss entscheidet alles. Das 4:5 ist geschossen. Die fünf Auserwählten haben es tatsächlich geschafft. Durch ihren Kampfeinsatz haben sie das Publikum auf ihre Seite gezogen. Da kommt sie mit dem goldenen Mini angefahren. Und überreicht ihn den fünf Auserwählten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Ihr habt euch das verdient. Mit diesem fliegenden Mini kommt ihr zurück zu eurer Heimat. Folgt den Monden im Himmel, dann erreicht ihr eure Heimat. Der Mini kann sogar fliegen. Der Autopilot bringt uns nach Hause. Wir sind in Eschborn angekommen. Lass uns eine Verabredung schließen. Wir werden nie wieder die Abkürzung durch die Steinschlucht nehmen. Ich bin dabei. Ich auch. Ich bin auch dabei. Schau mal, wir haben uns wieder zurückverwandelt. Das wird uns niemand glauben. Das war das fantastische Abenteuer der Klasse 3C 2009-2010 der Grundschule Südwest. Das Hörspiel entstand im Rahmen der Hörclubstunde mit Isa Abram, Alex Ratzig und Khaled Asalati.